Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich unterhalte mich heute mit Olarius. Hallo Olarius. Hallo Tobi. Ich habe nämlich eine neue Geschäftsidee und die Geschäftsidee lautet, ich lade Leute ein, die etwas machen und ich erzähle, dass ich das dann ganz toll finde und dann kriege ich dafür Provision. Und du hast was gemacht. Was hast du gemacht, Olarius? Moment, das mit der Provision, darüber reden wir nicht. Nein, das läuft schon. Achso, okay. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Genau, du hast ein Buch geschrieben und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich möchte auch gleich einen Podcast mit dir darüber machen. Deswegen natürlich nicht im Krähennest, versteht sich von selber. Da ich ja festgestellt habe, dass der Olarius, hast du dein Telefon, Olarius? Klar. Gut. Da ich ja festgestellt habe, dass der Olarius gelegentlich mal so ein paar ganz gute Dinge schreibt, interessiert mich das Buch. Ja, ich habe das eingeschränkt mit gelegentlich, weil ich muss ja auch Luft haben zum Meckern. Ja, klar. Ne, logisch. Nein, da habe ich gedacht, da muss ich gleich mal einen Podcast drüber machen. Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte das Buch kaufen, weil es mich interessiert. Und ich habe das noch nicht getan. Dann mache ich jetzt ja hier quasi den Autorencheck. Und dann kann ich ja vorher nachhören, ob es sich denn lohnt, das Buch zu kaufen. Und natürlich, überraschenderweise, ist der Inhalt des Buches Piratig. Also das heißt auch so, piratige Inhalte. Wie viele Seiten umfasst das Buch? Ich werde jetzt nicht nach der Anzahl der Buchstaben fragen. Die Anzahl der Buchstaben ist einfacher als die Anzahl der Seiten, weil das ist ja ein E-Book. Und ja. E-Books haben ja keine Seiten so an sich. Die haben halt Worte. Und zwar in diesem Fall 35.000. Ob das jetzt viel ist oder nicht, kann ich gar nicht einschätzen. So ein Blogbeitrag bei mir hat immer so 750 Worte, so davon mache ich das jetzt abhängig. Aber ja. Die Anzahl der Worte sagt ja nichts über die Qualität aus. Du hast dir überlegt, ich schreibe ein Buch, das haben schon andere getan, du hast es jetzt auch getan, piratige Inhalte, du bist selber seit 2010 dabei, richtig? Noch junger Pirat sozusagen. Jetzt werden natürlich auch alle sagen, ja, warum schreibt er dann schon ein Buch über uns? Aber ich habe eigentlich kein wirkliches Buch über die Piraten geschrieben. Ich habe keinen großen Erfahrungsbericht geschrieben oder sowas oder irgendwie. Das sind übrigens die Piraten. So sehen sie aus, so erkennt man sie und läuft ganz schnell weg. Ich habe mir gedacht, alle reden immer darüber, dass wir keine Inhalte haben. Das ist ja so ein Märchen, das irgendwie seit Jahren auf uns einprasselt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich mal unsere Inhalte auf. Also so, was ich mir so denke. Du hast also ein Buch geschrieben über die Dinge, die wir angeblich nicht haben, nämlich Inhalte. Das heißt auch, du hast dich also politischen Themen gewidmet. Gar nicht dem Metathema, wie Politik sein kann oder so, sondern tatsächlich Inhalte? Die Metathemen habe ich auch gemacht. Aber ich habe erstmal mit Inhalten angefangen. Ja, das heißt, erstmal habe ich über was sind unsere Grundsätze geschrieben, so, ne, Plattformneutralität und Codex und solche Sachen. Dann habe ich drüber geschrieben, wie ist denn das jetzt mit links, rechts, vorn? Also was sind wir jetzt eigentlich politisch so? Oh, was sind wir denn? Linkslibertär, also linksliberal, irgendwie sowas. Aha. Weil ich habe zum Beispiel gesagt, ja, natürlich, wer so eindeutig und klar gegen rechts ist, der muss eigentlich links sein, der kann Mitte sein. Das ist mir jetzt so eigentlich das Erste, was mir so aufgefallen ist. Abgesehen davon habe ich so ein bisschen daran festgemacht, dass wir im Wiki diesen Overlay haben von den ganzen politischen Profilen. Und da sind wir ja sehr eindeutig linksliberal. Also so im Schnitt. Das ist ja schön, wir müssen ja nicht immer so ganz einer Meinung sein. Ich würde das so nicht unterschreiben und ich halte auch diesen Schluss für fragwürdig. Aber das ist ja auch dein Buch, was du geschrieben hast. Deswegen ist es gar nicht so wichtig. Deswegen ist es gar nicht so wichtig, ob ich das so sehe oder nicht so sehe. Du hast jedenfalls gesagt, du ordnest die Piraten links libertär ein. Ja. Wie auch immer, hast dich dann dem Metathema gewidmet und dann hast du gesagt, du schreibst über Inhalte. Und genau, ich wette mal, du hast Inhalte, nee, lass es mal ganz kurz noch einfügen, wir haben ja auch gepodcastet zu Inhalten mal, ne? Zum Bundesparteitag, hast vor allem du unheimlich viel geblockt zu möglichst vielen Programmpunkten, warst also sehr gut im Thema und ich vermute mal, du hast jetzt zumindest einen Teil Erfahrung genommen, um das in ein Buch zu verwursten. Ja, auf jeden Fall. Also die Idee entstand ja auch in der Zeit. Also die Idee, daraus ein Buch zu machen, entstand in der Zeit, an der ich quasi jeden Tag 3 oder 4 Blog-Einträge über jeweils mindestens 10 Programmanträge gemacht habe. Eine so intensive Beschäftigung mit den verschiedensten Anträgen aus der Partei bedeutet natürlich, ich habe eine gewisse Anzahl an Inhalten auch im Hinterkopf. Und dann habe ich mir gedacht, dann versuch das doch mal irgendwie in eine Form zu bringen. Versuch doch mal zu sammeln, was man alles so hat. Natürlich wollen wir jetzt nicht wissen, was alles in deinem Buch steht. Aber ich kann aber mal so ein paar Kleinigkeiten sagen. So, ja, so. Nicht zu viel, ich muss ja zu meiner Provision kommen, ja? Ja, ja. Also ich habe mit Datenschutz angefangen und Urheberrecht, also ganz klassischen Kernthemen. Dann habe ich ein bisschen über Familienpolitik gesprochen, über Religion und Politik. Das ist jetzt wieder so ein Thema, das so ein bisschen außerhalb ist, aber das habe ich immer mal wieder gerne gemacht. Ich bin immer ein bisschen wieder abgeschweift. Zum Beispiel habe ich einen Blogpost, den ich auch schon mal irgendwann veröffentlicht hatte, mit eingebaut, der Traum von einer diskriminierungsfreien Welt, weil Antidiskriminierung halt wichtig ist und das ist also was mir auch sehr wichtig ist und so. Ein bisschen über Kulturpolitik und ganz viel natürlich über Bildungspolitik. Ich bin nun mal Bildungspolitiker, da kenne ich mich am besten aus, das heißt, da sind es ein paar Seiten mehr geworden, völlig logisch. Das wäre auch meine Frage gewesen. Du wirst sicherlich ein Thema nach vorne gebracht haben. Wenn du das jetzt aufteilen wolltest, wie viel Metathemen, wie viel Inhalte? So in Prozent? Die Inhalte, also die inhaltlichen Kapitel machen ungefähr 2/3 des Buches aus. Das ist auch, ne, Drogen und sowas und Umwelt und, also ich habe da ganz viel gemacht und irgendwann habe ich gesagt, gut, jetzt ist es aber auch gut mit den Inhalten, ja. Weil ich habe sogar Sicherheitspolitik und Außenpolitik und sowas gemacht, ne? Also, wenn schon. Und dann habe ich halt mal gesagt, ja, Upgrade fürs System. Das ist ja das, was wir eigentlich auch machen wollen. Und dann habe ich über Basisdemokratie und Liquid Democracy und sowas gesprochen und über Transparenz natürlich. Ich habe auch ein bisschen erklärt, was sind denn eigentlich unsere ganzen Tools und so und wie machen wir PR oder wie könnten wir PR machen? Das ist ja auch ein Lieblingsthema von mir eigentlich. Hab darüber geschrieben, dass wir zum Beispiel mit der Herrschaftssprache aufräumen müssen. Das ist aber etwas, was ich auch als quasi immer wieder anschubse. Was ist denn die Herrschaftssprache? Herrschaftssprache, das ist dieses Sprech, was in den Parlamenten gesprochen wird. Das, was auch in Zeitungen steht. Diese Politiksprache, die kein normaler Mensch versteht. Hast du ein Beispiel, so aus der Hüfte? Oh. Ein Beispiel aus der Hüfte, das ist schwierig. Komm, haben wir irgendwo eine Pressemitteilung von der Fraktion? Das war jetzt böse. Wir machen heute einen lieben Podcast. Wir machen heute einen lieben Podcast. Ja. Ich habe das ja mehrfach angesprochen, dass mir zu viele Leute in unserer Partei manchmal auch diese Herrschaftssprache benutzen. Das ist einfach Fremdwort belastet. Das ist oft einfach nicht klar aussprechen, was man denn wirklich meint. Das du meinst geht dann so, in so eine juristische Richtung und so. Ich mach das jetzt mal aus der Hüfte, ja? Ja. Liebe Wählerinnen und Wähler, es kann nicht so weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Das, was die Vergangenheit gezeigt hat, muss uns in die richtige Richtung blicken sehen. Wir müssen voranschauen. Wir sind keine Partei der hohlen Phrasen, sondern die Partei der Veränderung. Ungefähr so? Ja, also das ist ja jetzt hier so allgemein Plätzchen backen, genau. Hast du schön gemacht übrigens, hast du wirklich schön gemacht. Also du machst das schon länger mit der Partei, ne? So, bist schon länger drin. Also, das mit dem Geschwafel, das muss ich noch irgendwann mal satirisch ausleben, ja? Es gibt ein Video dazu, das habe ich mich noch nicht getraut, das zu veröffentlichen. Aber wir reden über dein Buch. Genau. Ja, und ne, also wie das dann halt so passiert, denn, über so verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel auch übers Krähennest geschrieben. Cool, ne? Das finde ich sehr gut. Auf Seite 1 wahrscheinlich. Nee, es ist eher relativ weit hinten. Es geht um piratiges Mandat. Und habe ich da als Beispiel für piratiges Mandat, habe ich halt das Krähennest und wie es entstanden ist und so weiter angeführt. Cool, oder? Sieht ziemlich cool, weil das Krähennest hat ja gar keinen Chef, ne? Richtig. So gar keine Hierarchie. Genau. Ich habe irgendwas, was habe ich da geschrieben? Moment. Das Krähennest ist der AG Öffentlichkeitsarbeit angeschlossen, quasi dem PR-Team der NRW-Piraten, aber es gibt niemanden, der weisungsberechtigt ist. Das Krähennest ist absolut eigenständig, hat sich auch selbst keinen Vorsitzenden gegeben. Jeder, der will, kann machen. Und funktioniert bis heute. Funktioniert bis heute und ist ja richtig, oder? Ja. Wobei ich glaube, dass es auch der Größe des Teams geschuldet ist. Das ist nicht nur Lob an die Leute, die es machen, sondern wir wissen auch, wenn wir ein 50-Mann-Team wären, wäre das so auch nicht möglich. Ja. Aber es ist ein Beispiel, das gibt es ja nicht nur im Krähennest, das gibt es ja auch an verschiedenen anderen Stellen. Insofern ist das auch ein schönes Thema. Ich möchte aber ganz gerne ein bisschen Inhalte machen. Da du ja Bildungspolitiker bist und sagst, ein großer Teil des Buches ist der Bildungspolitik gewidmet. Naja, versuchen also nicht ein großer Teil, es ist aber ein längeres Kapitel als die anderen Kapitel. Okay, gut, aber dann ein gravierender Teil, darf ich das so sagen? Ja. Also okay, nachdem du also einen gravierenden Teil deines Buches der Bildungspolitik gewidmet hast, würde ich gerne dich bitten, in 140 Zeichen, nein, das war ein Scherz, uns zu erzählen, was macht die Bildungspolitik der Piraten aus im Vergleich zu anderen Politikern? Auf so einer Podiumsdiskussion wird ja dann eh immer gesagt, wie sollen wir es bezahlen, wenn irgendwelche Vorschläge von uns kommen? Wie würdest du das umreißen? Warum sollte man in Sachen Bildungspolitik schon alleine die Piraten wählen? Ja, also erstmal, das mit dem Bezahlen ist ein Problem, gebe ich zu, aber wir müssen mehr Geld in die Bildung bringen. Das ist auch so. Und das ist auch eine Sache, die wir uns ja auf der Karte auch geschrieben haben. Wichtig ist, dass wir... Wie war noch der Spruch auf unserem Wahlplakat? Keine Bildung ist zu teuer. Genau, dankeschön, ja. Wichtig ist, dass wir nicht irgendeine Ideologie hinterher hinken. Also so von wegen, es muss jetzt das dreigliedrige, fünfgliedrige, sonst wie vielgliedrige Schulsystem sein oder es muss jetzt nur noch eine Schule geben oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns ein bisschen also von diesem ganzen Ideologiekram abgewendet haben. Wir wollen, dass Schulen selbstständiger sind. Wir wollen, dass man auf allen Schulen alles machen kann. Und das geht über ein System von Scheinen, die man quasi machen kann, wie auf der Uni auch. Das soll man in Zukunft eben auch auf Schulen machen können. So kann man auch auf der Hauptschule oder sonst irgendwo die Scheine machen, die man haben will. Und das mit den Scheinen ist auch völlig problemlos machbar. Dann hat man einfach gar nicht mehr diese Frage, muss es denn jetzt diese Schulform oder jene Schulform sein? Wir können durchaus ein freies Schulsystem haben, in dem es jede Menge Schulformen gibt. Man kann auch noch meinetwegen 5 neue erfinden. Wichtig ist einfach nur, dass diese Schulen selbstständiger werden, dass man den akademisch ausgebildeten Lehrern auch ein bisschen mehr zutraut, dass man sie nicht von oben herunter gängelt. Und wichtig ist, dass man einfach diese ganze, also viel Bürokratie abschafft, mehr Leute in die Schulen bringt, die also nicht lehrendes Personal, die Verwaltung übernehmen, damit die Lehrer auch wirklich lehren können und nicht verwalten. Das ist, finde ich, auch relativ wichtig, weil Lehrer können das besser mit dem Unterrichten als das mit dem Verwalten. Das ist leider so. Das ist noch so vieles, ich verzettel mich immer, wenn ich über Bildung spreche, das ist immer ein Problem. Ich habe auch schon mal Vorträge darüber gehalten und so ein Vortrag, der dauert dann bei mir 2 Stunden, das ist immer schlimm. Dann stell dich doch mal, das wollen wir jetzt ja gar nicht machen, aber ich frage dich doch einfach dann mal, warum ist keine Bildung zu teuer oder wie könnte man das als Reinvest sehen, wenn mehr Geld in die Bildung steckt und wie viel Geld steckt überhaupt in der Bildung und wie ist das in der Vergangenheit gehalten worden, weil viele Politiker grundsätzlich vor der Wahl davon sprechen, dass in die Bildung mehr Geld gesteckt werden soll. Ja, genau. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Wir haben jetzt mehr in die Bildung gesteckt als jemals zuvor. Wenn man dann die Inflation rausrechnet, dann merkt man, dass die Investitionen seit Jahrzehnten immer zurückgehen. Wir geben relativ gesehen so viel Geld aus für Bildung wie Moldawien Und wie Joachim Paul immer so gerne sagt, nichts gegen Moldawien. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir uns für Deutschland eigentlich erwarten. Also für ein doch immer noch sehr reiches Land sollte eigentlich mehr drin sein als der Standard von Moldawien. Und von daher müssen wir da einfach rankommen, weil wir wissen auch einfach, wenn wir auf die PISA-Spitzenreiter wie Finnland oder Japan oder sonst irgendwen gucken, die geben da auch mehr Geld für aus. Das ist kein Zufall. Und diese Themen, die hast du in deinem Buch behandelt, da hast du drüber geschrieben, sodass man, wenn man das Buch liest, ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was die Piraten denn da eigentlich machen, außer sich zu streiten. Ja, was gibt's da noch? Ja, also ich habe mich bemüht, die Querelen der letzten Monate möglichst wenig zu behandeln, sondern eher darüber zu schreiben, warum ich bei den in die Piratenpartei eingetreten bin. Weil ich einfach das Gefühl habe, es muss sich so viel ändern, es muss so viel getan werden und das ist die einzige Partei, die das tun kann. Und also man darf jetzt auch nicht, sollte jetzt auch nicht erwarten, dass ich jetzt hier irgendwie genau das Programm nachbete oder so. Ich habe auch zu vielen Sachen auch eigene Ideen. Ich gehe auch im Bildungskapitel ein Stück weit. Du hast selber gedacht. Ja, das ist ja das ist auch piratiges Mandat. Man darf auch mal selber denken. Ich gehe auch über das, was zum Beispiel wir hier in NRW im AK Bildung machen, ein Stück weit raus. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich denke da halt ein bisschen weiter. Und das tue ich an ein paar Stellen. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Bei anderen Stellen, wo ich auch meistens dann etwas weniger Ahnung von habe, dann halte ich mich auch ziemlich stark daran, was mal irgendwer anders mir erzählt hat, was ich aber gut finde. So habe ich mir halt einiges zusammen raubkopiert und andere Sachen habe ich selber gedacht. Und das Ganze habe ich dann versucht, flott und gut lesbar aufzuschreiben. Denn das ist ja meiner Meinung nach immer das Wichtigste, dass wenn man sowas liest, ob man auch dabei unterhalten wird. Damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, so, muss das jetzt sein? Das wird jetzt zur Mühe oder so. Ich will nicht, dass es Mühe macht. Ja, also mich hast du jetzt so ein bisschen neugierig gemacht. Ich glaube, ich kaufe das. Das ist gut. Das würde dich jetzt überraschen. Ja. Ziemlich. Total. Ich habe es übrigens, also das sollte man noch eben sagen, es ist ein E-Book und ich habe es momentan noch nur auf Amazon kaufbar. Schon wieder Werbung, aber es ist unvermeidbar. Ja, aber darüber möchte ich aber auch mal kurz reden. Also auf der einen Seite, Amazon ist natürlich das Böse, weil die ihre Leute schlecht behandeln und so. Und für die Konservativeren unter uns ist Amazon sowieso das Böse, weil die Buchhandlungen kaputt gehen. Liegt aber auch daran, dass die Welt sich ändert. Die Welt wandelt sich manchmal, ne? Die Welt ist im Wandel, wie wir Herr der Ringe-Fans sagen. Wenn wir jetzt mal von der Vereinigung weggehen, dann stelle ich mal direkt eine Frage zu diesem Vorgehen. Ich vermute jetzt einfach mal, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, dass man relativ einfach Zugang dazu bekommt, ein solches Buch veröffentlichen zu können, was wahrscheinlich früher sehr viel schwieriger war, weil man erstmal einen Verleger finden musste. Genau. Also ich hätte natürlich jetzt auch hingehen können und erstmal monatelang irgendwelche Verlage anschreiben und Kapitel schicken und sonst was. Das ist eine unglaublich aufwendige Arbeit und ich habe bisher damit keine besonders großen Erfolge gehabt. Also ich habe schon mal irgendwie mit meinen Theaterstücken ungefähr 50 Theaterverlage angeschrieben. Das macht keinen Spaß irgendwann. Ja. Das hätte ich jetzt hier auch wieder machen können. Liebe Verlage, guck doch mal und so weiter. Ich hatte aber viel mehr Lust drauf, irgendwie einfach so ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und das klappt bei Amazon ganz gut. Und vor allen Dingen geben die einem auch 70% von den Einnahmen. Das ist deutlich mehr, als ich bei jedem Verlag bekommen würde. Das bedeutet, ich kann dieses Buch auch relativ preiswert verkaufen. Ne? Das kostet 3,60 Euro, sage ich auch gleich dazu. Also 3,59 Euro genauer gesagt. Und das ist, finde ich, ist kein größeres Problem. Es ist auf Kindle, aber man kann sich ja natürlich auf jedes iPhone oder jedes Tablet oder jedes Android eine Kindle-App ziehen, dann geht das, kann man das ja auch alles wunderbar lesen. Und das ist eigentlich alles so einfach und gut zu bedienen und auch zuverlässig und so weiter, dass man da eigentlich auch gar keinen anderen Verlag mehr braucht. Das einzige Problem ist natürlich, man muss es bekannt machen. Man muss dafür selber die Werbetrommel rühren. Und ich nerv jetzt auf Twitter halt ständig damit rum und so. Ich weiß, das ist schrecklich, aber mein Gott, was soll man machen? Ne? Also ich habe das jetzt einfach mal gerade gemacht, auf Amazon.de eingegeben, piratige Inhalte. Überraschenderweise lächelt mich da gleich so ein orange-weißes Buch an mit dem Namen Holger Hennig. Ja, genau. Und das ist ja der, dann sein. Der Passname von dem Holarius, genau, ja. Stimmt, wenn ich nach Holarius suche, finde ich es dann auch. Nee. Also man muss sich da halt dann mit seinem Namen anmelden und so. Jetzt sehe ich das gerade, das ist ein Mitgliedsausweis im Hintergrund. Ist das deine Mitgliedsausweis? Das ist mein Mitgliedsausweis. Den habe ich da als grafisches Element verwendet. Schick. Und ein letztes noch. Im Bereich Urheberrecht fordern wir immer wieder, dass genau solche Möglichkeiten eröffnet werden, dass Urheber mehr davon einbehalten, wenn sie Uhren heben, und dass man das problemlos hinbekommt und dass das einfach funktioniert. Und das ist jetzt hier mitgegeben und deswegen habe ich mir gedacht, dann machst du das auch einfach mal so. Deswegen ist deswegen beim bösen Amazon. Ich finde das deshalb auch eine gute Idee, denn Bücher über die Piratenpartei gibt es ja also schon einige. Und da schreiben mal ganz viele schlaue Köpfe, die mit der Piratenpartei selber eigentlich nicht viel zu tun haben. Ja, das ist wohl meistens so, ja. Ja. Und das ist halt im Prinzip, es ist ein sehr langer Blogpost von mir. Es ist halt ungefähr das 40-fache oder so, was ein normales Blogpost ist. Holger, gibt es denn noch etwas Wichtiges, was du zum Buch loswerden möchtest? Das ist jetzt quasi die Einleitung zum Ende dieses Podcasts. Leute, kauft das. Sonst eigentlich nichts, ne. Okay, ja, das mit der Provision, das machen wir dann im nicht öffentlichen Teil. Liebe Hörer, ich danke euch, dass ihr euch das angetan habt bis zum Ende. Die 3,59 Euro halte ich, Achtung Werbung, für eine gute Entscheidung. Und ich werde es euch dann hinterher sagen, ich werde es mir kaufen und das ganze Zeug von Holarius mal lesen. Holarius, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.